Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist Günther Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema heute die New Yorker Band Sonic Youth. In der ersten Stunde ging es hauptsächlich um die 80er Jahre, von ihren ersten Plattenaufnahmen im Dezember 1981 bis zum Doppelalbum Daydream Nation, aufgenommen 1988 und seinerzeit das Referenzalbum für eine Vielzahl von Bands weltweit, wenn es darum ging, auch im Zeitalter von Hip-Hop und beginnendem Sampling noch mit 2 E-Gitarren, Bass und Schlagzeug sinnvolle Musik zu machen. Wenn man mal Interviews mit Bands jener Jahre nachliest, wird praktisch immer Sonic Youth genannt, wenn es um größte Einflüsse ging. Den Stellenwert von Sonic Youth als Vorbilder der alternativen Musikszene kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Eben am Anfang dieser Stunde Cool Thing mit kurzer Rap-Einlage von Public Enemy's Chuck D vom ersten Album nach dem Labelwechsel zu einem sogenannten Major 1990, das Album Goo. Und jetzt also noch einmal zurück zu Daydream Nation, das bekannteste Stück darauf, ein regelrechter Hit, US-College-Radio, Teenage Riot. It's a teenage riot to get me out of bed right now. 1990 erschien Goo, das erste Sonic Youth Album bei ihrer neuen großen Plattenfirma, einem Unterlabel von Geffen Records. Das bedeutete nicht nur, dass ihre Alben nun überall in allen Läden immer zu haben waren, das war zu Zeiten von Daydream Nation leider anders. Man muss sagen, dass dabei der Erfolg trotz der Schwierigkeiten beim Vertrieb kam, also der Erfolg vom Doppelalbum Daydream Nation. Also Sonic Youth handelten einen Vertrag bei einem Major aus, der ihnen außerdem völlige künstlerische Freiheit einräumte und sogar ein Vorschlagsrecht für neue Bands. Es heißt ja immer, Sonic Youth hätten Nirvana zu Geffen gebracht. Ganz so einfach war es nicht, weil der zuständige A&R-Mann bei Geffen, Gary Gersh, ohnehin schon aufmerksam geworden war auf die neue Szene in Seattle. Aber besonders Thurston Moore von Sonic Youth tat doch viel, um Nirvana wirklich bei Geffen unterzubringen. Für die Plattenproduktion stand jetzt auch ein größeres Budget zur Verfügung. Das zweite Geffen-Album Dirty produzierten Sonic Youth gemeinsam mit Butch Vig. Gemischt wurde es von Andy Wallace. Das waren auch die beiden hinter Nevermind von Nirvana. Eben aus Dirty das Anfangsstück 100%. Jetzt nochmal zurück zu Goo, dem Album davor, Tunic, in Klammern Song for Karen. Kim Gordon bezieht sich dabei auf die verstorbene Karen Carpenter vom Geschwisterduo The Carpenters. Thank you. school journal keys. emotions, books, outlooks on life. Seit 1990 haben Sonic Youth insgesamt 7 Studioalben herausgebracht, von Goo 1990 bis zu Murray Street aus dem vergangenen Jahr. Zusammen mit den Platten aus den 80er Jahren macht das mindestens 12 Alben, dazu EPs, Maxis, Soundtracks, Beiträge zu Samplern, halboffizielle Live-Mitschnitte, daneben auch noch Projekte einzelner Mitglieder oder zum Beispiel auch Thurston Moores Soloalbum vor einigen Jahren. Also wirklich viel zu viel Material für diese beiden Stunden. In dieser zweiten Stunde spiele ich Stücke aus ihren verschiedenen Alben seit dem Wechsel zu Geffen. Die einzelnen Alben haben da durchaus unterschiedliche Gesamtatmosphären. Das wird nicht immer ganz deutlich, wenn man nur jeweils einen Ausschnitt daraus spielt. Aber klar wird schon, denke ich, dass sich Sonic Youth nie an irgendwelche Trends rangehängt haben. Ihr eigener Stil ist wirklich ausgeprägt. Und besonders das Zusammenspiel der beiden Gitarristen Lee Ranaldo und Thurston Moore wirkt nie bloß routiniert nach all diesen Jahren. Eben Skip Tracer aus Washing Machine 1995, jetzt Skink, ein Jahr vorher von Experimental Jet Set Trash and No Star. To the bottom, round on the bottom we go. A Thousand Leaves hieß das Album von 1998, eben daraus Sunday. Beim Nachfolgealbum New York City Ghosts and Flowers ist Jim O'Rourke bereits als Gastmusiker und Co-Produzent genannt. Inzwischen gilt er als festes fünftes Bandmitglied. Hier aus diesem Album aus dem Jahr 2000 das Stück Small Flowers Crack Concrete. Small flowers crack concrete. Narcotic squads sweep through poet dens, spilling coffee, grabbing 15-year-old runaway girls by frazzled ponytailed hair, and tossing them into back seats of cop cars. The narcs beat the bearded oracles, replacing tantric love with complete violence. Lights and mirrors dot the city. Ink-stained hippies with boxed lunch and marijuana. Mystery plays of shit and nothingness. Blessed by colors from a black hat. Poems for the living gods of America. Plastic saxophones bleat, bleed for nothing, nada. Cop comes crashing through doors infuriated by silver charms of suburban smoke. At war. With patches of red dirt glitter and blue jean fucking. Thank you. Disconnection Noticed aus Murray Street. Die späten Alben wirken auf mich immer freier und unaufgeregter. Sonic Youth bewegen sich in ihrem ganz eigenen musikalischen Kosmos, müssen niemandem etwas beweisen. Seit 1981 arbeiten sie an ihrer Art Gesamtkunstwerk aus Klang. Bis heute sind sie für viele Kollegen und nachfolgende Musiker ein Vorbild, wenn es um Beharrlichkeit geht, Unbeirrbarkeit, immer wieder mit neuer Kraft und Inspiration ihr Projekt weiterzuführen. Ich sagte es, Jim O'Rourke gehört inzwischen fest zur Gruppe. Spätestens seit dem letzten Album von 2002, eben daraus dieser Ausschnitt, das Album Murray Street. Aber schon 1998 hatten sie mit ihm auf ihrem eigenen Label Sonic Youth Records, nämlich auf der CD Sonic Youth Record 3, SYR3, eine EP herausgebracht, daraus bis zum Schluss noch ein paar instrumentale, improvisierte Minuten. Damit geht dieser Soundcheck zu Ende. 2 Stunden Sonic Youth, so viel und doch zu wenig. Diese 20 Stücke aus 22 Jahren hat Günther Jansen ausgesucht. Ich verabschiede mich und wünsche eine gute Nacht.